Kapitel 3. Wir waren so dumm, sagt ein Räuber und schlägt sich mit der Hand auf den Kopf. Ja, vielleicht waren das gar keine Geister, sagt ein anderer. Vielleicht ist das Haus jetzt leer. Unser Haus, unser schönes Haus. Die Räuber sitzen unter einem großen Baum und ärgern sich, dass sie so schnell weggelaufen sind. Das gute Abendessen, das Bier, das weiche Bett. Wir müssen zurückgehen, sagt einer. Aber was, wenn es doch Geister waren? Dann soll eben erst mal nur einer zurückgehen. Der erzählt uns dann, was er gesehen hat. Gute Idee. Wer geht? Ich nicht. Ich auch nicht. Ich sicher nicht. Aber dann läuft doch ein Räuber zurück zum Haus. Er macht die Tür vorsichtig auf und geht leise von Zimmer zu Zimmer. Alles ruhig, denkt er. Keine Geister. Er geht in die Küche und will Feuer machen. Er möchte etwas essen und ein Bier trinken und braucht Licht. Das habe ich verdient. Ich habe ja auch die gefährliche Arbeit gemacht, denkt er. Beim Ofen sind zwei helle Punkte. Das ist gut. Da ist noch glühende Kohle. Da kann ich leicht Feuer machen, denkt er. Und hält ein Streichholz hin. Aber es sind keine glühenden Kohlen. Es sind die glühenden Augen der Katze. Sie springt dem Räuber ins Gesicht. Sie kratzt und beißt ihn. Geister! Böse Geister! Der Räuber schreit vor Angst und läuft aus der Küche. Er will zur hinteren Tür hinaus. Dort liegt aber der Hund. Er hat gerade von großen Knochen und Fleisch geträumt und ärgert sich, dass der Räuber ihn mit seinem Schreien aufweckt. Nicht mit mir, denkt er, und beißt den Mann ins Bein. Hilfe, Hilfe, schreit der Räuber und läuft weiter, so schnell er kann. Im Garten steht aber der Esel und schlägt ihn mit seinem Hinterfuß. Und vom Dach schreit der Hahn extra laut. Kikeriki! Kikeriki! Der Räuber weiß nicht mehr, wo oben oder unten ist, wo links oder rechts. Er läuft und läuft, bis er bei seinen Räuberfreunden ist. Und? Wie war's im Haus? Fragen sie. In der Küche sitzt eine schreckliche Hexe. Die hat mir das Gesicht zerkratzt. Und neben der Tür steht ein Mann mit einem Messer, der hat mich ins Bein gestochen. Und auf dem Hof ist ein schwarzes Monster, das wollte mich töten und fressen. Aber das Schlimmste ist, oben auf dem Dach sitzt der Richter. Der hat gerufen, bringt mir den Dieb, bringt mir den Dieb. Ich gehe nie wieder in dieses Haus. Wir auch nicht, rufen die Räuber. Und so kommt es, dass Esel, Hund, Katze und Hahn gar nicht bis Bremen gehen, sondern im Räuberhaus bleiben. Und manchmal an schönen Sommerabenden kann man hören, wie sie vor dem Haus ihre Musik machen.